Wenn du suchst nur was zum Spielen, geh und find dir selbst etwas. Schätzchen, meine Zeit ist mir zu kostbar. Und ich bin nicht dein kleiner Spaß. Wenn du meinst, es ernsthaft, dann spiel nicht mit mir, das macht mich boshaft. Doch wenn du willst, dass ich dich liebe, dann Liebling will ich, Schatz, du weißt, will ich, frag es, wie es ist. Schäme dich nicht, lass nur dein Gewissen weiter mich. Doch ich weiß tief in meinem Innern, ich glaube, du liebst mich, vergiss deinen dummen Stolz. Man lebt zu kurz, um sich zu sorgen. Du magst heute hier sein und gehst schon morgen. Du kannst trotzdem bekommen, was du willst. So geh hin und lebe, Liebling, geh hin und lebe, sag es, wie es ist. Mit mir spielt man nicht, geh und find dir selbst etwas. Doch ich sag es, wie es ist. Zeit ist mir so kostbar und ich bin nicht ein kleiner Spaß. Sag es, wie es ist.